Hallo mein Schöner, wo kommst du her? Komm, geh mit mir. Ein kleines Stück weiter, andere Wege zeig ich dir. Dich traust, bist du mein Rendezvous. Oh, oh, oh, oh. Ich will doch nur tanzen. Oh, yeah. Einfach nur tanzen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, mal auszuprobieren, die üblichen Dinge zu ignorieren. Nicht von vorn, von hinten, von unten und oben. Die üblichen Dinge sind für heute verboten. Ich zeig dir alles, es gibt kein Tabu. Wenn du dich traust, bist du mein Rendezvous. Ich zeig dir alles. Alles andere liegt bei dir. Ich will doch nur tanzen. Ich will spielen, ich spiel mit dir. Oh, oh, oh, oh. Einfach nur tanzen. Komm doch her und spiel mit mir. Mm-hmm.